Lektion 7 A2B Guten Abend, mein Name ist Lukas. Ich bin die diensthabende Neurologin. Ja, guten Abend, Müller. Das ist mein Mann, Walter Müller. Guten Abend, Herr Müller. Können Sie mich verstehen? Ja, das geht. Versuchen Sie ganz ruhig zu bleiben. Sie sind jetzt im Krankenhaus, Herr Müller. Ich werde Sie jetzt untersuchen und der Herr Fuchs neben mir wird Ihnen den Blutdruck messen. Er hat ja vorhin nur gelallt. Jetzt hat er ja doch geht gesagt, oder? Herr Müller, es kann sein, dass Sie etwas sagen möchten, aber es Ihnen nicht gelingt. Nein. Nun sag schon, Herbert. Lassen Sie ihm am besten einfach Zeit. Herr Müller, es reicht mir auch aus, wenn Sie nur mit dem Kopf nicken, wenn es mit dem Sprechen nicht zurecht klappen will. Spüren Sie das, wenn ich in Ihr linkes Bein kneife? Oh, oh, oh, oh.